Erster liebe Brüder, ich möchte euch von der Gnade Gottes berichten, die er den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Zweiter, obwohl sie durch große Schwierigkeiten geprüft wurden, waren sie voller Freude und zeigten trotz ihrer Armut eine außergewöhnliche Großzügigkeit. Dritter, ich kann bezeugen, dass sie freiwillig so viel gegeben haben, wie sie konnten, und sogar noch mehr als ihre eigentliche Kraft erlaubte. Vierter, sie baten uns sogar inständig darum, dass sie sich an dieser Hilfe für die anderen Gläubigen beteiligen dürfen. Fünfter, sie taten viel mehr, als wir erwartet hatten, weil sie sich zuerst dem Herrn und dann uns nach Gottes Willen widmeten. Sechster, deshalb haben wir Titus gebeten, dass er diese gute Aufgabe bei euch zu Ende führt, da er sie bereits früh begonnen hatte. Siebter, da ihr in Glauben, Wissen und Eifer vorbildlich seid, solltet ihr nun auch bei dieser großzügigen Gabe zeigen, wie viel Liebe ihr habt. Achter, ich sage das nicht als Befehl, sondern ich möchte durch das Beispiel der anderen prüfen, wie echt eure Liebe wirklich ist. Neunter, ihr kennt die Gnade von Jesus Christus, der reich war und für euch arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Zehnter, ich rate euch nun, das Werk zu beenden, da ihr schon im letzten Jahr als Erste damit angefangen habt und es auch wolltet. Elfter, schließt diese Aufgabe jetzt ab, damit eure Taten eurem guten Willen entsprechen und ihr das gebt, was ihr besitzt. Zwölfter, wenn der gute Wille vorhanden ist, zählt das, was ein Mensch geben kann, und niemand verlangt mehr von ihm. Dreizehnter, es geht nicht darum, dass ihr selbst in Not geratet, während ihr anderen helft, sondern es soll ein gerechter Ausgleich stattfinden. 14. Euer aktueller Überfluss soll deren Mangel ausgleichen, damit später ihr Reichtum euren Mangel deckt und so eine Gleichheit entsteht. 15. In der Schrift steht geschrieben, dass derjenige mit viel nicht zu viel hatte und derjenige mit wenig keinen Mangel litt. 16. Ich danke Gott dafür, dass er Titus denselben großen Eifer für euch ins Herz gegeben hat, den auch ich empfinde. 17. Er hat meinen Vorschlag gerne angenommen und ist sogar aus eigenem Antrieb zu euch gereist, weil er euch so sehr helfen möchte. 18. Zusammen mit ihm schicken wir einen Bruder, der in allen Gemeinden für seinen Einsatz für die gute Nachricht bekannt ist. 19. Er wurde von den Gemeinden gewählt, um uns bei dieser Aufgabe zu begleiten, damit der Herr geehrt wird und wir ermutigt werden. 20. Wir möchten vermeiden, dass uns jemand wegen der großen Geldsumme kritisiert, die wir für die Bedürftigen verwalten. 21. Es ist uns wichtig, dass alles korrekt abläuft, nicht nur vor Gott, sondern auch vor den Augen der Menschen. 22. Wir senden noch einen weiteren Bruder mit, der oft seinen Eifer bewiesen hat und nun wegen seines Vertrauens zu euch besonders motiviert ist. 23. Titus ist mein Partner und Mitarbeiter für euch, während die anderen Brüder Vertreter der Gemeinden sind und Christus Ehre bereiten. 24. Zeigt diesen Männern und damit allen Gemeinden eure Liebe, damit sie sehen, dass wir zu Recht so stolz auf euch sind.